Nicht nur Tiere können unappetitlich sein. Wir finden auch andere organische Stoffe eklig. Besonders dann, wenn sie den Körper verlassen haben. Haare von Fremden stören uns an deren Haupt nicht so sehr wie in unserer Suppe. Dasselbe gilt für Haut und Nägel. Am Körper sind sie unproblematisch. Im Müsli hingegen kein Spaß. Probanden wollen nicht einmal aus einem Glas Wasser trinken, in das sie kurz zuvor selbst gespuckt haben. Sobald der Speichel den Körper verlässt, wird er eklig. Sogar wenn es der eigene ist. Für kleine Kinder gibt es zwar nichts Schöneres, als mit dem Strohhalm im Apfelsaft zu blubbern und immer wieder das Speichelsaftgemisch einzuziehen und auszuspucken. Doch diese Vorliebe hält nicht lange an. Bald sind auch sie sensibilisiert für die Regel, was den Körper verlässt, ist eklig. Obwohl viele Kinder Mukophagen sind, zu Deutsch Popelesser, finden selbst sie schon in jungen Jahren den Vorschlag, eklig die Popel in einer Schachtel für den späteren Verzehr aufzubewahren. Frauen ekeln sich schneller als Männer, besonders in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten und nachdem sie Kinder bekommen haben. Das zeigen viele Experimente. Frauen sind auch reinlicher als Männer, wie vergleichende Studien belegen. So waschen Frauen sich die Hände nach dem Toilettengang mehr als doppelt so oft wie Männer. Evolutionsbiologen erklären das damit, dass Frauen, sobald sie ein Kind haben, zweifach vorsichtig sein müssen. Das erklärt vielleicht, warum viele Paare auf Bio-Nahrung umstellen, sobald sie Kinder haben, selbst wenn sie sich das ganze Leben zuvor nur von Fertiggerichten und Dosensuppen ernährt haben.